Deutschlandradio Kultur. Neue Musik. Der 1980 in Esslingen geborene Johannes Kreidler gehört zur jüngsten Komponistengeneration in Deutschland. Aufgewachsen im Zeitalter von Elektronik und neuen Medien ist ihm die Brüchigkeit und Disparatheit unserer Kultur gegenwärtig, die sich nicht zuletzt im medial aufbereiteten Nebeneinander von Formen oder, wenn man so will, Resten bürgerlicher Hochkultur, verschiedener Strömungen von Jugendkultur und Alltagskultur zeigt. All diese unterschiedlichen und sich oft gegenseitig ausschließenden Erfahrungen sind, graduell verschieden, auch als Material, Topoi oder Artikulationen in seiner Musik gegenwärtig, ohne dass er dabei in die Fallen rein subjektivistischer Ausdrucksäußerung gerät. Denn typisch für sein Komponieren ist der systematische Zugriff, der das sehr heterogene Material kompositorisch handhabbar macht und jeder illusionistischen Wirkung entzieht. Angeregt durch eine Bewegung in der bildenden Kunst, Gegenständliches und Abstraktes zu kombinieren, begann Johannes Kreidler über Möglichkeiten der Verbindung von konkretem Material und strukturalistisch-parametrischer Kompositionsweise nachzudenken. Mithilfe des Computers entwickelte er ein Verfahren, das ihm die Gestaltung von Übergängen zwischen den an sich unvereinbaren Materialien und Arbeitsweisen ermöglicht. In Dekonfabulation 1b erklingen viele Abschnitte aus verschiedenen Musiken und Texten, zu denen die Instrumentalisten wiederum live spielen und sprechen. Hören Sie hier Dekonfabulation 1b aus dem Jahre 2007 mit Annette Riesner, Akkordeon, Max Riefer und Hjörleifur Jonsson, Schlagzeug. Thank you. Die lag in dem Krankenhaus. Dekonfabulation 1b von Johannes Kreidler. Diesen Ansatz, Übergänge zu schaffen zwischen absoluter und objekthaft angesetzter Musik, bezeichnet der Komponist als Musik mit Musik. Konfabulation bedeutet laut Duden ein auf Erinnerungsgeräusch beruhender Bericht über vermeintlich erlebte Vorgänge. Und so verweist sein Titel Dekonfabulation mit einem Seitenblick auf den Begriff der Dekonstruktion auf den Versuch einer Entwirrung und vielleicht Neulesung des musikalischen Materials, das immer schon, wie Kreidler sagt, Identitätskerne hat und gleichzeitig aber wiederum Medium ist. Ganz anders sein 2002 entstandenes Gitarrensolo Anlässe, sich eine zu drehen. Der Titel verweist ein wenig lakonisch auf eine motorische Fertigkeit. Das Fingerspitzengefühl für das Hin- und Herrollen von Tabak zum selbstgedrehten Zigarettenkonsum. Genau genommen geht es nur um die Bewegung von hin und her. Und die Frage ist, wie man diese Bewegung deuten und musikalisch umsetzen kann. Strukturell, optisch, melodisch, energetisch, formal und außermusikalisch, fragt Kreidler. Anlässe, sich eine zu drehen, für Gitarre Solo von Johannes Kreidler. Es spielt Alexander Lehner. Thank you. Anlässe, sich eine zu drehen. Alexander Lehner spielte das Gitarrensolo von Johannes Kreidler. In dem 2004 entstandenen Stück Display dominiert ein mechanischer Aspekt, der auch die Expressivität des Stückes bestimmt. Das Stück besteht aus 24 Abschnitten, deren Dauern kontinuierlich zunehmen. Jedes Instrument hat seine eigene Anzahl von Elementen, die sich in entwickelnden Variationen fortspinnen und sich ab der Mitte des Stückes rückläufig verändern. Durch die Überlagerung von progressiver Proportionsreihe und symmetrischem Materialansatz entsteht eine Art Spirale aus Offenheit und Geschlossenheit. Die Expressivität des Stücks vergleicht Kreidler ebenso mit urbaner Betriebsamkeit oder auch komikhafter Überzeichnung von Situationen. Display entstand für das norwegische Ensemble Asamisimasa. Thank you. In der Neuen Musik bringen wir heute Kompositionen von Johannes Kreidler. Das Ensemble Asamisimasa spielte Display für Klarinette, Gitarre und Schlagzeug aus dem Jahr 2004. Im selben Jahr schrieb Kreidler ein Klavierstück, dessen Expressivität vor allen Dingen aus dem Mit- und Nebeneinander verschiedener Pulse besteht. Das Stück, beschreibt der Komponist, ist größtenteils zweistimmig geschrieben, das heißt für zwei Hände, wobei die zwei Stimmen sich ständig überkreuzen. Später erweitert es sich zur Drei- und Vierstimmigkeit, wird jedoch immer wieder zur Einstimmigkeit rückmoduliert. Hören Sie Yi Shung Chen mit Klavierstück 1 von Johannes Kreidler. Thank you. In der neuen Musik bringen wir Kompositionen von Johannes Kreidler. Yichung Shen spielte das Klavierstück 1 aus dem Jahre 2004. Ab dem dritten seiner Klavierstücke fügt der Komponist dem Instrumentarium Externes hinzu. Im fünften Stück von 2005 ist es eine vierkanalige Zuspielung. Sie konfrontiert den akustischen Klang mit Klaviersamples, wobei die wesentlichen Unterschiede der Medien herausgearbeitet werden. Später kommen andere, konkrete Materialien hinzu, bis das Stück dann auch durch Vor- und Zurückspulen mit seiner eigenen Geschichte konfrontiert wird. Hören Sie hier Sebastian Berweck mit Klavierstück 5 für Klavier und vierkanaliges Zuspielband von Johannes Kreidler. Thank you. Schweizer Bleibürger. Sie ohne Scholl. Klavierstück 5 für Klavier und vierkanaliges Zuspielband. Es spielte Sebastian Berweck. Das war die neue Musik, heute mit Kompositionen von Johannes Kreidler. Am Mikrofon verabschiedet sich Caroline Naujoks. Deutschlandradio Kultur.